dir den Takt. Ich schreib weiter die Nacht durch Rap live aus dem Sack. Schieß Lines wie Raketen auf Muskeln und Knochen, denn ich bin der Rocketman. Scheiß auf Elton John, Rapper kochen, denn jetzt nimmt die Presse wahr. Dieser MC macht Hits wie ein Besessener. Life's a Bitch und ist grad in den Wechseljahren. Ihr habt mich als Hip-Hops heimlicher Chef enttarnt. Schön mit anzusehen, wie Rapper tanzen gehen, wenn ich die Zeilen hier vor ihre Füße schieß. Und jetzt grüßen sie statt auf Distanz zu gehen, denn sie sind Rudolf, doch das hier ist Saint-Tropez. Du willst Ehre, ich scheiß auf Karriere. Ich schreib die Leere aus meinem Kopf und pegel das Mic auf Erdbeben. Ihr dürft jetzt erleben, wie mein Ego durch die Erdatmosphäre treibt. Ihr wollt das, ich will das, weil's mein Leben ist. Wer ist hier gegen mich? Ich bring Raketen mit. Scheiß, sie verstehen nicht, hören und sehen nicht. Shit, ich bleib hier, auch wenn ich nur im Reden sitz. Ihr wollt das, ich will das, weil's mein Leben ist. Wer ist hier gegen mich? Ich bring Raketen mit. Scheiß, sie verstehen nicht, hören und sehen nicht. Shit, ich bleib hier, auch wenn ich nur im Reden sitz. Was soll ich sagen? Shit, ich spür seit Tagen nichts außer dem Hunger, der mir tief im Magen sitzt. Und sie fragen sich, ob er zu schlagen ist. Doch ich fliege Richtung Sonne im Abendlicht. Das ist live, keiner hört, wenn ihr schreit. Ich flüster in Zweig und sie schwören, das ist tight. Doch scheiß auf Respekt, ich will Bourbon und Nice. Ich bin kein Rapper, ich trag kein Serpent niemals. Für Körper und Geist, scheiß auf Idole, ich schreib. Drück deinen Kreislauf an Boden, was bleibt? Außer paar Kasper mit großen MySpace-Fame und krass induzierten Psychosen. Es ist ein Segen, man blast die Trompeten. Wann seht ihr es ein, ihr kommt hier nicht mehr gegen an. Ich mach Sound, damit sie was zum Reden haben. ND1 aka der Raketenmann. Ihr wollt das, ich will das, weil's mein Leben ist. Wer ist hier gegen mich? Ich bring Raketen mit. Scheiß, sie verstehen nicht, hören und sehen nicht. Shit, ich bleib hier, auch wenn ich nur im Reden sitz. Ihr wollt das, ich will das, weil's mein Leben ist. Wer ist hier gegen mich? Ich bring Raketen mit. Scheiß, sie verstehen nicht, hören und sehen nicht. Shit, ich bleib hier, auch wenn ich nur im Reden sitz.